Vorwort zur dritten Auflage. Zahlreiche Zeitungsbesprechungen und Zuschriften zeigten mir, dass die beiden ersten Auflagen einen starken Eindruck hinterlassen haben. Wer den Kampf gegen die Freimaurerei verfolgt hat, kennt das Verfahren des Freimaurerbundes, das gegen Überschriften angewendet wird, die dem Bunde nicht genehm sind. Die Freimaurer bemühen sich, auf den Kern der Sache überhaupt nicht einzugehen, und sie reden mit tiefster Entrüstung von Verleumdungen, Ammenmärchen, Verdrehungen und so weiter. Der Freimaurerbund lässt Freimaurer, die irgendwelche Geständnisse gemacht haben, ohne weiteres fallen und behauptet, es handle sich um eine Privatansicht, um eine Privatarbeit und so weiter. Gegenüber dem Inhalt dieser Schrift war dieses Verfahren wirkungslos. Hier wurden die Aussagen veröffentlicht, die führende Freimaurer bei eingehender Vernehmung vor Gericht über das Wesen des Freimaurerbundes machen mussten. Und die Aussagen wurden aufgrund des anerkannten freimaurerischen Schrifttums erläutert. Es war dem Freimaurerbund nicht möglich, von den Hochratbrüdern Habicht, Müllendorf, Bielig und Diers abzurücken und zu behaupten, es handle sich um Privatansichten und so weiter. Auch die unwahre Ausrede, der Richter habe bei der Vernehmung Dinge gefragt, die nicht im Beweisbeschluss gestanden hätten, die Zeugen seien bei ihrer Vernehmung unter einer seelischen Folter gestanden, vergleiche den Abschnitt 7 freimaurerische Kampfesweise, konnten gegenüber dem Inhalt der Vernehmungsprotokolle nicht durchdringen. Die Freimaurer verbreiten deshalb, die Aussagen der Zeugen seien allerdings richtig veröffentlicht, allein die Folgerungen, die ich aus diesen Aussagen herleiten würde, seien vollkommen abwegig. Insbesondere würde ich derartige Folgerungen gerade aus den Dingen ziehen, die die Zeugen nicht gesagt hätten. Sehr oft hörte ich, dass Freimaurer dieses Schlagwort verbreiten. Man zeige mir eine einzige Stelle, in welcher ich aus den Zeugenaussagen irgendwelche Folgerungen gezogen habe. Das habe ich gerade nicht getan. Ich lasse vielmehr den Inhalt der Zeugenaussagen für sich selbst sprechen. In den Jahren 1933 und 1934 bemühten sich die drei altpreußischen Großlogen mit größtem Nachdruck, eine staatliche Anerkennung zu erhalten, um weiter bestehen zu bleiben. Sie versuchten, von den internationalen pazifistischen und verjudeten humanitären Großlogen abzurücken, obwohl sie doch mit ihnen 50 Jahre lang im Großlogenverbund vereinigt waren und obwohl sie mit ihnen bis zum Jahre 1933 in dem allerengsten Verhältnis der gegenseitigen Anerkennung und dem gegenseitigen amtlichen Verkehrs standen. Vergleiche die Aussagen der Zeugen Habicht und Müllendorf in dem Abschnitt die altpreußischen Großlogen als Glied der Weltfreimaurerei. Als ich am 6. April 1934 in einem großen öffentlichen Vortrag im überfüllten Sagebiel in Hamburg und anschließend in anderen Städten in öffentlichen Vorträgen anhand der Gesetze, des Brauchtums und anhand vieler Aussprüche führender Freimaurer aller Systeme nachwies, dass die altpreußischen Großlogen genauso zu dem Weltball umspannenden Freimaurerbund gehören, wie die humanitären Großlogen und wie die sogenannten nicht anerkannten Freimaurerlogen, sahen die Freimaurer, dass etwas geschehen müsse, denn ihre bisher gebrauchten Einwendungen fanden keinen Glauben mehr. Die Freimaurer versuchten deshalb gerichtlich gegen mich vorzugehen und erhoben mehrere Klagen gegen mich, mit dem Antrag, mich zu verurteilen, bestimmte Behauptungen zu unterlassen. In diesen Prozessen haben die Großlogen und die Freimaurer sehr schlecht abgeschnitten. Die beiden von der Großen Landesloge gegen mich beim Landgericht Berlin eingereichten Klagen wurden kostenfällig abgewiesen. Ein Prozess ist zurzeit beim Reichsgericht anhängig. In dem Nachtrag »Der Kampf der Freimaurer gegen die Schrift, die Freimaurer vor Gericht, Freimaurer als Prozessgegner« habe ich den Verlauf der einzelnen Prozesse ausführlich geschildert. Prozesse, in denen Freimaurer Prozessgegner sind und in denen es sich um den Freimaurerbund handelt, sind für Nicht-Freimaurer immer außerordentlich lehrreich. Auch in anderer Hinsicht wurde die dritte Auflage erweitert. Der Abschnitt »Der Geheimsinn der Grade, Griffe, Handschuhe« der Säulen und des Sarges, der Schläge und der Schritte und aller übrigen Symbole für die höchsten Hochgrade ist neu eingefügt. Jeder Deutsche sollte sich merken, wie der Begriff Loge für die Brüder des 10., 11. und 12. Grades der großen Landesloge erklärt wird. Wir lesen: Der Name Loge, altkölnisch Latosche oder Zelt, wird zum Andenken gegeben an die verschiedenen Zeltlager, welche die Israeliten während ihres 40-jährigen Zuges aus Ägypten, aus der Sklaverei, ins gelobte Land der Freiheit in der Wüste aufschlugen. Vergleiche Konkordanz 1 bis 9. Mit Recht sagt General Ludendorff, das Geheimnis der Freimaurerei ist überall der Jude. In das Verzeichnis der führenden Freimaurer, Abschnitt Staatsoberhäupter Frankreich, wurde Präsident Poincaré aufgenommen. Dass Poincaré Freimaurer war, wird von den Nicht-Freimaurern immer wieder bestritten. Die Mitteilungen aus dem Verein Deutscher Freimaurer, Jahrbuch für 1913 bis 1914, herausgegeben von Dr. J.C. Schwabe, Leipzig, Druck von Bruno Zechel, 1914, in denen auf Seite 5 Poincaré, der Präsident der Französischen Republik, als Freimaurer bezeichnet ist, liegen mir vor.